Der Direktor des Korea-Forschungszentrums des Instituts für Fernostfrage bei der Akademie der Wissenschaften Russlands warf jüngst beim Interview mit der Nachrichtenagentur Lia Novosti der südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye vor, sich in der Außenpolitik den Umtrieben der US-Administration zur Belagerung Chinas aktiv angeschlossen zu haben. Er betonte, durch die Frage der THAAD-Stationierung in Südkorea hätten die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Südkorea ernste Schläge bekommen. China habe mit der Bestrafung Südkoreas begonnen.